Kundgabe 4755. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1949. Gläubige Gemeinde. Gegenwart Gottes. Seine Kirche. Wo sich eine kleine Gemeinde bildet, die in meinem Namen zu wirken sucht, die sich meinen Willen zur Richtschnur nimmt und die im Glauben an mich Werke der Liebe verrichtet, die mein Wort aufnimmt und meine Liebelehre auch den Mitmenschen gegenüber vertritt, dort bin ich ständig gegenwärtig und lasse meinen Geist in dieser Gemeinde wirken. Ich selbst bin mitten unter ihnen, so sie nur meines Namens Erwähnung tun und sich im Herzen zu mir bekennen. Und so werde ich ihre Gedanken stets so lenken, dass sie nur die Wahrheit reden, so sie die Mitmenschen unterweisen wollen. Ich werde stets ihr Bemühen segnen, das den Seelen der Mitmenschen gilt. Ich werde ihnen offensichtlich Berater und Führer sein, um die kleine Gemeinde zu vergrößern. Ich werde ihnen die Menschen zuführen, die aufnahmefähig sind für mein Wort, das verbreitet werden soll. Und immer wird meine Unterstützung zutage treten, indem ich den Vertretern meiner Lehre eine außergewöhnliche Begabung zum Lehren schenke, also das Wirken meines Geistes offensichtlich erkennbar ist. Und so wird auch mein Wille erkennbar sein, dass das Evangelium verbreitet werden soll. Und wer also diesen Willen zu erfüllen trachtet, der gehört meiner Gemeinde an, meiner Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Meine Kirche wird nur klein sein. Der rechten Anhänger werden nur immer wenige sein, die allen Ernstes nach Vollkommenheit streben und so tiefgläubig sind, dass sie mich selbst um Hilfe angehen und diese Hilfe erhalten in Form meines Wortes. Sie sind gläubig und daher erkennen sie mich und treten in das richtige Verhältnis ein, das ihnen meine Gegenwart sichert. Und so ich den meinen gegenwärtig bin, können sie mich auch hören und ich kann ihnen meinen Willen kundtun. Eine gläubige Gemeinde wird aber niemals nur für sich sorgen. Sie suchet auch die Außenstehenden hereinzuziehen und spricht und wirbt also für mich und mein Reich. Und so segne ich sie und alle ihre Bemühungen. Denn ihre Mitglieder sollen feststehen im letzten Kampf auf dieser Erde. Nur wo ich selbst gegenwärtig sein kann, durch lebendigen Glauben und uneigennützige Liebe, dort werden die Menschen die Kraft haben, auszuhalten. Denn ich selbst werde sie ständig mit Kraft versorgen. Sie werden ständig mein Wort empfangen. Ich werde mit ihnen reden, und wem ich also gegenwärtig bin, der wird stark sein und mir treu bleiben bis zum Ende. Amen.